hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann na na Nachrichten. Ballermann na na Nachrichten. Karlsruhe! Die 3% Hürde der Europawahl ist laut Verfassungsgericht nicht legal, denn das entspricht nicht den prozentualen Stimmenzahlen bei den Wahlen. Wir schenken Europa Parteien. Suche nach einem neuen Präsident. Wenn Janukowitsch geht, dann schon Salbarat. Während man Erdogans Stimme am Telefon erkennt. Hör doch alle mit, stell dich nicht zu hart.